Zehntes Buch, sechstes Kapitel von Geschichte des Agathon, Teil 2. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon, Teil 2 von Christoph Martin Wieland. Zehntes Buch, sechstes Kapitel. Kunstgriffe des Günstlings Timokrates. Bacchidion, Dion und Platon werden entfernt. Philistus und Timokrates sahen sich durch diesen glücklichen Ausschlag in der Gunst ihres Herrn aufs Neue befestiget. Aber sie wollten sie nicht länger mit Plato teilen, für welchen Dionysius eine Art von Schwachheit behielt, die vielleicht der natürlichen Obermacht eines großen Geistes über einen kleinen zuzuschreiben war. Um auch diesen Sieg noch zu erhalten, geriet Timokrates auf einen Einfall, wozu ihm die geheime Unterredung im Schlafzimmer des Dionysius den ersten Wink gegeben hatte. Es war einer von den Einfällen, zu deren Erfindung eben kein großer Aufwand von Witz erfordert wird, aber die Vorteile, die er sich davon versprach, waren desto beträchtlicher. Er hoffte dadurch zu gleicher Zeit, sich ein Verdienst um den Tyrannen zu machen und das Ansehen des Philosophen bei demselben zu untergraben. Und er betrog sich nicht in seiner Hoffnung. Dionysius hatte von ihm aufgemuntert angefangen, unvermerkt wieder eine größere Freiheit bei seiner Tafel einzuführen. Die Anzahl und die Beschaffenheit der Gäste, welche dazu eingeladen wurden, gab den Vorwand dazu. Plato, der bei aller Erhabenheit seiner Grundsätze einen kleinen Ansatz zum Hofmanne hatte, machte es, wie es manche ehrwürdige Männer in seinem Falle auch zu machen pflegen. Er sprach bei jeder Gelegenheit von den Vorzügen der Nüchternheit und aß und trank immer dazu wie ein anderer. Die kleine Erweiterung der allzu engen Grenzen der akademischen Frugalität, von welcher der Vater der Akademie selbst gestehen musste, dass sie sich für den Hof eines Fürsten nicht schicke, erlaubte den vornehmsten Syrakusern und jedem, der dem Prinzen seine Ergebenheit bezeigen wollte, ihm prächtige Feste zu geben. Feste, wo die Freude zwar ungebundener herrschte, aber doch durch die Gesellschaft der Musen und Grazien einen Schein von Bescheidenheit erhielt, welcher die Strenge der Weisheit mit ihr aussöhnen konnte. Timokrates machte sich diesen Umstand zunutze. Er lud den Prinzen, den ganzen Hof und die vornehmsten der Stadt ein, auf seinem Landhause die Wiederkunft des Frühlings zu begehen, dessen alles verjüngende Kraft zum Unglück für den ohnehin übel befestigten Platonismus des Dionysius auch diesem prinzen die begierden und die kräfte der jugend wieder einzuhauchen schien. Die schlaueste wollust hinter eine verblendende pracht versteckt hatte dieses fest angeordnet. Timocrates verschwendete seine reichtümer mit desto fröhlicherm gesichte, da er sie eben dadurch doppelt wieder zu bekommen versichert war. Alle Welt bewunderte die Erfindung und den Geschmack dieses Günstlings. Dionys versicherte, sich niemals so wohl ergötzt zu haben. Und sogar der göttliche Plato, der weder auf seinen Reisen zu den Pyramiden und Gymnosophisten noch zu Athen so etwas gesehen hatte, wurde von seiner dichterischen Einbildungskraft so sehr verraten, daß er die Gefahren zu vergessen schien, die unter den Bezauberungen dieses Orts und unter dieser Verschwendung von Reizungen zum Vergnügen lauerten. Der einzige Dion erhielt sich bei seinem gewöhnlichen Ernste. Allein der Kontrast seines finstern Bezeigens mit der allgemeinen Fröhlichkeit machte auf alle Gemüter Eindrücke, die nicht wenig dazu beitrugen, seinen bevorstehenden Fall zu befördern. Indes schien niemand darauf Acht zu geben, und in der Tat ließ die Vorsorge, welche Timocrates gebraucht hatte, daß jede Stunde und beinahe jeder Augenblick ein neues Vergnügen herbeiführen mußte, wenig Muße, Beobachtungen zu machen. Der schlaue Höfling hatte ein Mittel gefunden, dem Philosophen selbst bei einer Gelegenheit, wo es so wenig zu vermuten war, auf eine feine Art zu schmeicheln. Dies geschah durch ein großes pantomimisches Ballett, worin die Geschichte der menschlichen Seele nach Platons Grundsätzen unter Bildern, die er in einigen seiner Schriften an die Hand gegeben hatte, allegorisch vorgestellt wurde. Timocrates hatte die jüngsten und schönsten Figuren hierzu gebraucht, die er zu Korinth und aus dem ganzen Griechenlande hatte zusammenbringen können. Unter den Tänzerinnen schien eine besonders dazu gemacht, alles, was der gute Plato in etlichen Monaten an dem Gemüte des Tyrannen gearbeitet hatte, in ebenso vielen Augenblicken wieder zu zerstören. Sie stellte unter den Personen des Tanzes die Wollust vor. Und wirklich passten ihre Figur, ihre Gesichtsbildung, ihre Blicke, ihr Lächeln, alles so vollkommen zu dieser Rolle, daß das anakreontische Beiwort Wollust atmend ausdrücklich für sie gemacht zu sein schien. Jedermann war von der schönen Bacchidion bezaubert. aber niemand war es so sehr als dionys. Er dachte nicht einmal daran, der wollust widerstand zu tun, welche eine so verführerische gestalt angenommen hatte, um seine erkaltete zuneigung zu ihr wieder anzufeuern. Kaum daß er noch so viel gewalt über sich behielt, um von demjenigen, was in ihm vorging, nicht allzu deutliche zeichen sehen zu lassen, denn er getraute sich noch nicht wieder gänzlich dionys zu sein, ob ihm gleich von zeit zu zeit kleine züge entwischten, welche dem beobachtenden dion bewiesen, daß er nur durch einen rest von scham den letzten seufzer der sterbenden tugend noch zurückgehalten werde. Timocrates triumphierte in sich selbst, seine absicht war erreicht. Die allzu reizende Bacchidion bemächtigte sich in kurzem der Begierden, des Geschmacks und sogar des Herzens des Tyrannen. Und da er den Timocrates zum Unterhändler seiner Leidenschaft, die er eine Zeit lang geheim halten wollte, vonnöten hatte, so war der gefällige Höfling von diesem Augenblick an wieder der Nächste an seinem Herzen. Der gute Plato, dem diese Intrige nicht lange verborgen bleiben konnte, bedauerte nun zu spät, daß er zu viel Nachsicht gegen den Hang des Prinzen nach Ergötzungen getragen hatte. Er fühlte nur gar zu wohl, daß die Gewalt seiner metaphysischen Bezauberungen durch eine stärkere Macht aufgelöst worden sei. Weil er nicht ohne Nutzen beschwerlich sein wollte, fing er an, den Hof seltner zu besuchen. Aber Dion ging noch weiter. Er unterstand sich, dem Dionys wegen seines geheimen Verständnisses mit der schönen Bacchidion Vorwürfe zu machen und ihn seiner Verbindlichkeiten mit einem Ernst zu erinnern, den der Tyrann nicht mehr ertragen konnte. Dionys antwortete im Ton eines asiatischen Despoten. Dion behauptete, was er gesprochen hatte, wie ein Missvergnügter, der sich stark genug fühlt, den Drohungen eines übermütigen Despoten Trotz zu bieten. Zwar wurde jener, da er schon im Begriff war, seiner Wut den Zügel schießen zu lassen, von dem vorsichtigen Philistus noch zurückgehalten, allein Dion fand sich so sehr beleidigt und die Sachen waren schon so weit gekommen, daß ein schleuniger Entschluss gefasst werden mußte. Der kleinste Aufschub war gefährlich, aber ein öffentlicher Ausbruch war es nicht minder. Man fand also, das Sicherste würde sein, den trotzigen Patrioten, welcher entschlossen schien, es aufs Äußerste ankommen zu lassen, heimlich auf die Seite zu schaffen. Dion verschwand auf einmal, und erst nach einigen Tagen machte Dionys bekannt, daß eine gefährliche verschwörung gegen seine person und gegen die ruhe des staats an welcher dion gearbeitet habe seine entfernung aus sicilien notwendig gemacht habe es bestätigte sich auch würklich daß dion bei nächtlicher weile unvermutet in verhaft genommen zu schiffe gebracht und in italien ans land gesetzt worden war um die angebliche verschwörung wahrscheinlich zu machen wurden verschiedene freunde dions und eine noch größere anzahl von anhängern des philistus welche gegen diesen prinzen zu reden bestochen waren in verhaft genommen man unterließ nichts was seinem prozeß das ansehen der genauesten beobachtung der justizformalitäten geben konnte und erst nachdem er durch die aussage einer menge von erkauften zeugen überwiesen worden war wurde seine verbannung in ein förmliches urteil gebracht und ihm bei lebensstrafe verboten ohne besondere erlaubnis des dionysius sicilien wieder zu betreten der tyrann stellte sich als ob er dieses urteil ungern und bloß durch die sorge für die ruhe des staats gezwungen unterzeichne und um eine probe zu geben wie gern er eines prinzen den er allezeit besonders hoch geschätzt habe schonen möchte verwandelte er die strafe der konfiskation aller seiner güter in eine bloße zurückhaltung der einkünfte von denselben aber niemand ließ sich durch diese vorspiegelungen hintergehen da man bald darauf erfuhr daß er seine schwester die gemahlin des dion gezwungen habe die belohnung des unwürdigen timocrates zu werden plato spielte bei dieser unerwarteten Veränderung eine sehr demütigende Rolle. Dionysius affektierte zwar noch immer ein großer Bewunderer seiner Wissenschaft und Beredsamkeit zu sein, aber sein Einfluss hatte so gänzlich aufgehört, dass ihm nicht einmal erlaubt war, die Unschuld seines Freundes zu verteidigen. Er wurde täglich zur Tafel eingeladen, aber nur, um mit eignen Ohren anzuhören, wie die Grundsätze seiner Philosophie, die Tugend und alles, was einem gesunden Gemüt ehrwürdig ist, zum Gegenstande leichtsinniger Scherze gemacht wurden, welche sehr oft den echten Witz nicht weniger beleidigten als die Sitten. Und damit ihm alle Gelegenheit benommen würde, die widrigen Eindrücke, welche man den Syrakusern gegen Dion beibrachte, wieder auszulöschen, gab man ihm unter dem Schein einer besondern Ehrenbezeugung eine Wache, die ihn wie einen Staatsgefangenen beobachtete und eingeschlossen hielt. der philosoph hatte denjenigen teil seiner seele welchem er seinen sitz zwischen der brust und dem zwerchfell angewiesen noch nicht so gänzlich gebändiget daß ihn dieses betragen des tyrannen nicht hatte erbittern sollen. Er fing an, im Tone eines freigebornen Athenienser zu sprechen und verlangte unter verschiedenen Vorwänden seine Entlassung. Dionysius stellte sich über dieses Begehren bestürzt an und schien alles anzuwenden, um einen so wichtigen Freund bei sich zu behalten. Er bot ihm sogar die erste Stelle in seinem Reich und, wenn anders Plutarch nicht zu viel gesagt hat, alle seine Schätze an, wofern er sich verbindlich machen wollte, ihn niemals zu verlassen. Aber die Bedingung, welche hinzugesetzt wurde, bewies, wie wenig man erwartete, daß diese glänzenden Anerbietungen angenommen werden würden. Denn man verlangte, daß er dem Tyrannen seine Freundschaft für den Dion aufopfern sollte. Plato verstand den stillschweigenden Sinn dieser Zumutung. Er beharrete also auf seiner Entlassung und erhielt sie endlich, nachdem er das Versprechen von sich gegeben hatte, daß er wiederkommen wolle, sobald der Krieg, welchen Dionysius mit Karthago anzufangen im Begriff war, geendigt sein würde. Der Tyrann machte sich eine große Angelegenheit daraus, alle Welt zu überreden, daß sie als die besten Freunde voneinander schieden. Und Platons Ehrgeiz, wenn es anders erlaubt ist, eine solche Leidenschaft bei einem Philosophen vorauszusetzen, fand seine Rechnung zu gut dabei, als dass er sich hätte bemühen sollen, die Welt von dieser Meinung zu heilen. Er gehe nur, sagte er, um Dion und Dionysius wieder zu Freunden zu machen. Der Tyrann bezeigte sich sehr geneigt hierzu. Er hob sogar zum Beweise seiner guten Gesinnung den Beschlag auf, den er auf die Einkünfte Dions gelegt hatte. Plato hingegen machte sich zum Bürgen für seinen Freund, daß er nichts Widriges gegen Dionysen unternehmen sollte. Der Abschied machte eine so traurige Szene, daß die Zuschauer, außer den wenigen, welche das Gesicht unter der Maske kannten, von der Gutherzigkeit des Prinzen sehr gerührt wurden. Er begleitete den Philosophen bis an seine Galeeren, erstickte ihn beinahe mit Umarmungen, netzte seine ehrwürdigen Wangen mit Tränen und sah ihm so lange nach, bis er ihn aus den Augen verlor. Und so kehrten beide mit gleich erleichtertem Herzen, Plato in seine geliebte Akademie und Dionysius in die Arme seiner Tänzerin zurück. Ende von 10. Buch, 6. Kapitel.